Bad Niemandsland, 91.4 FM. Euer alternatives Radioprogramm hier in Barcelona und weltweit. Bei Contrabanda Barcelona. Hier beginnt ein neues Niemandsland. Es ist Montag, der 25. Mai 2020. Ich begrüße Sie alle zu einer neuen Sendung. Das sozialkritische Netzwerk Attac hat auf seiner Homepage folgende Erklärung abgedruckt. Corona, was jetzt wirklich wichtig ist. Die Corona-Pandemie macht die Konstruktionsfehler, so heißt es da, unserer profitorientierten globalisierten Wirtschaft noch sichtbarer als sonst. Die Märkte, die angeblich alles zum Guten regeln, versagen. Die an Wachstum und Gewinn gebundene, exportorientierte Wirtschafts- und Handelspolitik droht zusammenzubrechen. Plötzlich müssen Staat und Politik es wieder richten und die großen gesellschaftlichen Systeme funktionsfähig halten. Bei aller berechtigter Sorge birgt die Corona-Pandemie aber auch eine Chance, uns darauf zu besinnen, was wirklich wichtig ist für eine Gesellschaft. Jetzt gilt es, die Prioritäten gerade zu rücken und die Menschen, nicht den Profit, ins Zentrum zu stellen. Die Rettungspakete müssen nicht die Wirtschaft retten, sondern Menschen, die sonst ins Nichts fallen. Die Krisenprogramme dürfen nicht Klimakiller am Leben halten, sondern müssen den sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft fördern. Und zur gesellschaftlichen Solidarität gehört eine öffentliche Daseinsvorsorge, die allen Menschen zugutekommt, im Gesundheitswesen und darüber hinaus. Wir hier im Niemandsland berichten seit Jahren über Alternativen für eine solidarische, sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Gesellschaft, wie Organisationen wie Attac sie anstreben. Corona hat Menschen überall auf der Welt die Verletzbarkeit des eigenen Lebens offenbart. Waren von Epidemien zuletzt vor allem asiatische und afrikanische Länder betroffen, so befinden sich jetzt Europa und die USA im Epizentrum der Pandemie. Dabei könnte ein Blick auf vorherige Epidemien dabei helfen, mit Corona umzugehen. Etwa auf den Ebola-Ausbruch in Westafrika 2014. Damals infizierten sich 20.000 Menschen mit dem Virus. Fast die Hälfte von ihnen starb daran. Ebola fand dort die besten Voraussetzungen, um sich zu verbreiten. Denn die Gesundheitssysteme dort gehören zu den schwächsten weltweit. Es fehlt an Kapital für den Aufbau einer guten sozialen Infrastruktur. Deshalb gehört nicht viel Vorstellungskraft dazu, sich die Schäden durch den Coronavirus hier auszumalen. Trotzdem drängt die Weltbank weiterhin viele Regierungen, ihre Gesundheitssysteme zu privatisieren. Dadurch werden sie noch mehr geschwächt und der Zugang zu ihnen wird für die Ärmsten weiter erschwert. Aber aufgrund der Erfahrungen mit Epidemien reagieren viele afrikanische Regierungen lange vor Europa auf die drohende Gefahr durch Corona. Ungeachtet dessen setzen die reichen Industrieländer auch jetzt ihren Lebensstil auf Kosten anderer fort. So hat die UNO einen Anti-Corona-Plan für die armen Länder vorgeschlagen und muss nun um das nötige Geld regelrecht betteln. In den Rettungsschirmen der Industrieländer ist kein Geld für die Sozial- oder Gesundheitssysteme von armen Ländern eingeplant. Doch Solidarität darf nicht an Ländergrenzen Halt machen. Um die globalen Auswirkungen von Pandemien in Zukunft zu minimieren, braucht es deshalb den Aufbau von öffentlichen für alle verfügbaren Gesundheitssysteme weltweit. Ein Schuldenerlass für die ärmsten Länder. Eine globale, multilaterale Strategie und eine Stärkung von UNO und WHO. Internationale Rettungsschirme, auch für Geflüchtete und ArbeiterInnen in armen Ländern ohne ausreichend soziale Sicherungssysteme. Das Menschenrecht auf gleichen Zugang zu Gesundheitsversorgung gilt für alle weltweit. Man wollte kaum seinen Augen trauen. Braune Autokorsos durchzogen die Städte und die Hauptstadt hier in Spanien. Die faschistische Vox-Partei instrumentalisierte am vergangenen Samstag das Coronavirus für ihre politische Agenda. Hupende Autos mit Spanienfahnen bestimmten am Samstagmittag das Bild in den Zentren der Provinzhauptstädte Spaniens. Ihre Besitzer demonstrierten gegen den Coronavirus-Alarmzustand, den sie Amtsmissbrauchszustand nennen. Aufgerufen hat dazu die rechtsradikale Partei Vox, die immerhin drittstärkste Kraft im spanischen Parlament. Sie wirft der linken Regierung vor, mit den Corona-Regeln das Land in den Ruin zu treiben und zudem die Freiheiten der knapp 47 Millionen Bürger einzuschränken. Das Parlament hat den Notstand kürzlich bis zum 6. Juni verlängert. Zum größten Autokorso kam es in Madrid. Hier fuhren nach Schätzungen des öffentlichen Radios RNE, Radio Nacional de España, tausende Pkw durch die Häuserschluchten. An ihre Spitze hatte sich Vox-Chef Santiago Abascal im offenen Bus gesetzt. Die Behörden hatten die Autokorsos zuvor genehmigt. Zwar herrscht in Madrid immer noch der Alarmzustand, die Meinungs- und Demonstrationsfreiheit sind aber nicht eingeschränkt. Dazu kamen sehr viele Demonstranten zu Fuß. Viele hielten die Abstandsregeln nicht ein. Unter den Teilnehmern befand sich die gesamte Führungsriege der Rechtsextremen. Spanien setzte sich gegen die neuen Kommunisten durch, sagte der Vox-Chef Santiago Abascal in einer Rhetorik, die bewusst an den spanischen Bürgerkrieg und die Franco-Diktatur erinnert. Die Autokorsos sind keine Aluhut-Aktionen, wie sie etwa in Deutschland zu beobachten sind. Die langen Fahrzeugschlangen sind der vorläufige Höhepunkt von koordinierten politischen Protesten, die bereits vor 10 Tagen in der Straße Núñez de Balboa gehen täglich um 21 Uhr Dutzende von Menschen auf die Straße. Sie machen mit Kochtöpfen Lärm und schlagen mit Golfschlägern auf Verkehrsschilder. Immer mehr Faschisten schließen sich diesen Protesten an. Freiheit, Freiheit, rufen sie, tragen Spanienfahnen, einige davon aus der Zeit der Franco-Diktatur. Weder wahren sie die gebotene physische Distanz, noch tragen sie Masken. Núñez de Balboa ist eine der Hochburgen der rechtsradikalen Vox und der konservativen Partido Popular PP. Immer mehr faschistische Gruppen schließen sich diesen Protesten an. Viele der Demonstranten und Demonstrantinnen fordern den Rücktritt der sozialistisch-linksalternativen Regierung unter dem PSOE-Chef Pedro Sánchez und seinem Vize Pablo Iglesias. Für die Reichen handelt es sich um eine Regierung, die Spanien zerstört und ein System wie in Venezuela einführen will. Als Beweis dient ihnen das Vorhaben, Steuern für Besserverdienende und Unternehmen zu erhöhen. In den letzten Jahrzehnten haben sich die Besserverdienenden in Spanien an ständige Steuersenkungen gewöhnt. Normalverdienerinnen und Verdiener mussten hingegen meist mehr zahlen. Längst haben die sogenannten Spaziergänge, wie die Teilnehmer ihre nicht genehmigten Aktionen nennen, auch auf andere Städte übergegriffen. Die Polizei greift nicht ein, beteiligt sich mancherorts sogar an den Protesten. In Sevilla bekundete sie per Polizeisirene ihre Sympathie mit den politischen Forderungen. Selbst vor der PSOE-Zentrale in Madrid und vor dem Haus von Podemos-Chef Iglesias zogen die rechten Wutbürger auf. Escraches nennen die das. Wir werden nicht ruhen, bis du Spanien verlassen hast, riefen sie voller Hass. Im Stadtteil Moratalaz lieferten sich Dutzende Neonazis Handgreiflichkeiten mit anderen Demonstrierenden. In Madrid kommt es mittlerweile auch in Arbeitervierteln zu solchen Protesten. Von vielen Balkonen ist das metallerne Geklapper zu hören, auch ohne Töpfe. Wie geht das? Im Netz können sich Interessierte eine App herunterladen, die das Topfschlagen simuliert. Die Tageszeitung La Razón, sehr rechtsradikal, gibt sogar eine Anleitung. Ein Lautsprecher genüge, um Dutzende von wütenden Bürgern auf den Balkonen vorzugaukeln. In einigen Vierteln der Hauptstadt stellen sich Anwohnerinnen und Anwohner den Topfschlägern entgegen. Im Stadtteil La Concepción spielen Bewohner stets den Song Imagine von John Lennon, um das Geklapper zu übertönen. Wir sind auf die Straße gegangen, um denen Nein zu sagen, die einen Diskurs des Hasses legitimieren wollen, indem sie diese fürchterliche Gesundheitskrise ausnutzen, hieß es in der Erklärung, die sie am Freitagabend verlasen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, so sieht es mittlerweile aus hier in Spanien. Die Rechten versuchen, das Volk zu verhetzen und mit ihren Lügen aus der Krise Gewinn zu schlagen. Vergessen wir bei all der Hetze und all dem Geschrei nicht, mit mehr als 230.000 Infektionsfällen und mehr als 28.000 Toten ist Spanien eines der von der Pandemie am schwersten betroffenen Länder der Welt. Seit Mitte März gelten im Rahmen eines mehrfach vom Parlament verlängerten Alarmzustandes strenge Ausgehbeschränkungen und Regelungen, die erst seit kurzer Zeit schrittweise gelockert werden. Präsident Pedro Sanchez betonte mehrfach, diese Maßnahmen seien dafür verantwortlich, dass die Zahlen seit Wochen immer besser werden. Ich hab unser Lied frisch renoviert. Wände verputzt, einen neuen Turm ausprobiert. Ich hab die Strophen abgezogen, einen Wandschrank als letzte Zuflucht präpariert. Einen Durchbruch nach draußen geschlagen, eine Öffnung ins Freie initiiert. Die verbrauchten Metaphern hab ich im Giftmüll entsorgt. Mit neuen, unbenutzten, ausreichend vorgesorgt. In der Makulatur hab ich die richtigen Zeilen gesucht. Dazwischen alle Lügen, vor und rückwärts abgekratzt und verflucht. Den Herrgottswinkel leer geträumt. Nichts von heilig. Um Himmels Willen, keinen Gott. Ich hab unser Lied neu möbliert. Sitzgelegenheiten aus den 60ern aufgepolstert, restauriert. Ein großes Bett ist neu bezogen, freischwebend installiert. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 164. Hotel Florida. Oktober, November 1937. Madrid. No pasarán. Pasaremos. guarda da Julio de 1920. Que lo declaraba el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios. Es por la España. Die Einschusslöcher an den Mauern des Hotel Florida waren aufgefüllt, die Lobby renoviert und Don Cristobal hatte seinen Empfangstresen vom vorderen Teil der Halle, wo er von umherfliegenden Glasscherben getroffen werden konnte, wenn das Hotel beschossen wurde, mehr nach hinten verlagert. Ansonsten war praktisch alles beim Alten. Herbert Matthews und Tom Delmer waren zwar in eine Dachwohnung über dem Parque del Retiro umgezogen, die in einer vernünftigeren Entfernung von den Geschützen des Garabitas lag. Delmas Unterkunft in Florida war während einem der Angriffe im vergangenen Frühjahr zerstört worden, doch er war glücklicherweise zum fraglichen Zeitpunkt in London gewesen. Hemingway schreckten die Angriffe nicht ab. Die Zimmer, die er und Martha jetzt bezogen, die Nummern 113 und 114, lagen in einer Ecke des Hotels, einem seiner Überzeugung nach toten Winkel, den die Granaten der Nationalisten nicht treffen konnten. Außerdem, so witzelte er, die Kugel, die dich trifft, hörst du sowieso nicht. Die neue professionelle Ordnung, die durchdisziplinierte Struktur, welche Hemingway bei den Truppen, die er gerade besucht hatte, mit großer Anerkennung registriert hatte, war auch bei der Zensurbehörde spürbar, wo er und Martha überrascht feststellten, dass Barea und Ilsa nicht mehr ihre alten Posten innehatten. Trotz ihres Außenseiterstatus besuchte Hemingway die beiden und zeigte sich befremdet über die Veränderungen. »Ich verstehe das alles nicht«, meinte er stirnrunzelnd zu Barea, »aber es tut mir sehr leid. Das ist doch offenbar alles ein verflixtes Chaos.« Die Luft war mittlerweile kühl und frisch. Die Sonne schien auf die zerstörten Gebäude und die verbarrikadierten Straßen. In den Läden gab es erstaunlicherweise genügend Kleider, Bilder, Antiquitäten und Kameras. Trotz knapper Lebensmittel, schwer aufzutreibendem Bier und praktisch überhaupt nicht mehr erhältlichen hochprozentigen Spirituosen aus dem Ausland waren die Bars und Restaurants gut besucht. Hemingway und Martha machten die Runde durch ihre früheren Stammlokale. Sie aßen in der Gran Via und tranken bei Chicotes. Abends knüpften sie wieder an die Tradition des Salons an, die Hemingway im Frühjahr in seinem Hotelzimmer etabliert hatte. Einige neue Gesichter tauchten auf. Even Shipman, der sich nach der Auslieferung von Hemingways Sanitätsfahrzeugen im April für die internationalen Brigaden verpflichtet hatte und sich jetzt von einer Verwundung erholte. Elva Bessie, auch er ein Kämpfer aus dem Lincoln-Bataillon, der Hemingway als den großen Jungen und Martha als sein langbeiniges Liebchen bezeichnete. Und Marty Hourihan, Freddy Keller, Phil Detrow und Milton Wolf, Bessies Kameraden aus dem Lincoln-Bataillon. Sie und die alte rotierende Garde der Stammgäste, Journalisten, Offiziere, russische Ratgeber, tranken Hemingways Whisky und verzehrten, was von Sarah Murphys Delikatessen noch übrig war. Wenn das Granatfeuer begann, öffneten sie die Fenster, damit das Glas durch die Druckwelle nicht zu Bruch ging, und spielten Hemingways Chopin-Platten. Lieblingsstücke waren die Mazurka Opus 33 Nummer 4 und die Ballade in A-Moll Opus 47. Um den Krach des Bombardements zu übertönen, drehten sie den Plattenspieler auf volle Lautstärke. Man war davon überzeugt, dass, wie Hemingway es auch in einer Depesche formulierte, Franco früher oder später alles auf eine größere Offensive auf der kastilischen Hochebene setzen muss. Um sich von dem Gebiet einen Eindruck zu verschaffen, brachen Martha und Hemingway eines Tages mit Delmer und Matthews nach Brunete auf. Sie fuhren mit Delmas Ford, auf dessen Kühlerhaube die amerikanische und britische Flagge befestigt waren. Ein vergeblicher Versuch, Neutralität zum Ausdruck zu bringen, vergeblich deshalb, weil die Nationalisten, die die Straße durch Feldstecher beobachteten, das Auto irrtümlich für einen Dienstwagen hochrangiger Regierungsbeamter hielten und die Straße mit Granaten unter Beschuss nahmen. Hemingway nahm den Zwischenfall mit stoischer Gleichmut auf. »Wenn sie dich nicht treffen, hast du keine Story«, sagte er hinterher, »und wenn sie dich treffen, musst du sie nicht mehr schreiben.« Für den Weg zum Schlachtfeld stiegen die Journalisten dann allerdings auf ein getarntes Militärfahrzeug um. Alle vier bestaunten andächtig die baumlose gelbe Ebene. Hemingway sondierte das Gelände. Martha machte sich neben ihrer Anmerkung zu dem offenen Schussfeld ohne jede Deckungsmöglichkeit Notizen zu den ausgebombten Häusern, dem leeren Vogelkäfig, der noch in einer Fensteröffnung hing, und dem rosafarbenen Unterrock, der nun am steinernen Rand des Brunnens, wo er zum Trocknen abgelegt worden war, liegen bleiben würde. Wie die zerstörten Wohnungen am Paseo Rosales war das hier ein aus der Zeit gefallener Ort, und Hemingway ertappte sich bei dem Gedanken: Wenn Franco diese Offensive startet, dann soll er es bald tun, damit wir es hinter uns haben. In Madrid passierte in diesen Tagen praktisch überhaupt nichts. Es war so ruhig, dass Dorothy Parker von Journalistenfreunden in Paris davon überzeugt werden konnte, dass sie als anständige Linke verpflichtet war, nach Spanien zu pilgern. Sie war mit Alan Campbell in Madrid eingetroffen, hatte eine Menge Dosennahrung mitgebracht und außerdem einen knallrosa Hut, den sie zum Befremden der Belegschaft im Speisesaal nicht einmal beim Mittagessen im Hotel Reina Victoria ablegte. Sie und Martha erneuerten ihre Bekanntschaft beim Abendessen bei Herbert Matthews. Martha fand sie immer noch nett. Dann fuhren sie und ihr Mann nach Valencia weiter. Das Ausbleiben nennenswerter Vorkommnisse nervte Hemingway und Martha, und sie fingen an, aus banalen Gründen aufeinander loszugehen. Martha versuchte eine Fahrt zur Morata-Front in eine Landpartie mit Mittagessen in einem Gasthaus bei Aranjuez für Hemingway und sie selbst, Matthews und Delma, umzufunktionieren. Hemingway machte sich über ihre Pläne lustig, und dann entpuppte sich die Aktion, von der sie sich alle Stoff für Reportagen versprochen hatten, als Fehlschlag, was zu weiteren Beschuldigungen und Streitigkeiten führte. Sie wandten sich an die Zensurbehörde, doch Fräulein Rosario hatte nichts Neues für sie, und Barea und Ilsa durften nicht mit ihnen sprechen. Alles nach Marthas Meinung ziemlich nervtötend. Und sie war auch gar nicht erfreut, Lillian Hellmann zu begegnen, die von dem omnipräsenten Propagandisten Otto Katz dazu überredet worden war, Madrid zu besuchen. Sie war gerade erst eingetroffen und hatte vor, die üblichen Kriegstourismus-Locations aufzusuchen. Abends sollte sie dann eine Ansprache im Radio halten, die in den USA vom Columbia Broadcasting Service ausgestrahlt wurde und noch vom Zensurbüro genehmigt werden musste. Obwohl Martha alles andere als erfreut war, sie wiederzusehen, lud Hemingway sie noch für denselben Abend zum Dinner bei Delma und Matthews ein. Man habe ihm aus der Stierkampfarena Rindfleisch geschickt, und sie soll auf jeden Fall kommen, denn ansonsten würde sie während ihres Aufenthalts in Spanien sicher nicht mehr in den Genuss von Rindfleisch kommen. Beim Dinner herrschte eine Atmosphäre, so erinnerte sich Martha später, als würde jemand mit dem Fingernagel über eine Schiefertafel kratzen. Hellmann traf in der Wohnung mit 2 Dosen Sardinen und 2 Dosen Pastete als Gastgeschenk ein. Ständig bedachte sie Marthas maßgeschneiderte Hosen und gepflegten Stiefel mit kritischen Blicken. Von dem superschlauen Delma war sie ebenfalls nicht beeindruckt und auch nicht von dem durchtrainierten Rindfleisch. Immerhin schien ihr der Wein einigermaßen zu munden. Während des Essens fragte sie Martha nach der Vortragsreihe aus, die sie für die Zeit nach ihrer Rückkehr aus Spanien plante, und als Hemingway sich spöttisch über das Projekt äußerte, stachelte Hellmann ihn an, bis er Martha beschied, er glaube, es gehe ihr auf Kosten der Republik nur ums Geld. Martha meinte dazu später, das sei die Art von Show gewesen, die normalerweise für Feinde reserviert ist. Als plötzlich die Stadt erneut bombardiert wurde, eilten alle auf den Balkon, um zu beobachten, wie die Granaten über der Telefonica explodierten, alle außer Hellmann, die mit eingezogenem Kopf und schreckhaft zusammengekniffenen Augen auf dem Sofa sitzen blieb. Dann klingelte das Telefon. Einer von Barreas Leuten von der Radiostation rief an, um mitzuteilen, dass ihr Gebäude an der Gran Via einen Treffer abbekommen hatte. Hellmann solle dem Fahrer des Senders, der unterwegs war, um sie abzuholen, ausrichten, dass die Sendung gestrichen worden sei, weil die Straßen nicht mehr sicher waren. Als der Fahrer dann aber eintraf, brach Hellmann trotzdem auf. Hemingway wollte sie aufhalten, aber sie bestand darauf. Das war vielleicht ihre einzige Chance. »Ach«, so Hellmanns spätere Erinnerungen an Hemingways Äußerung, »dann haben sie also doch cojones.« Auch Martha und Hemingway brachen auf. Verstimmt liefen sie, mit viel Straße zwischen uns, zurück zum Hotel Florida. Der Streit, der beim Abendessen angefangen hatte, ging in ihrem Zimmer weiter, und es kam zu Handgreiflichkeiten. Irgendwann holte Hemingway aus, um Martha zu schlagen, doch er traf stattdessen die Nachttischlampe, die auf den Boden fiel und zerbrach. Eine Pause trat ein, in der sie abwechselnd sich und die Lampe anstarrten. Dann mussten beide lachen. Später, als er sich zu Martha ins Bett legen wollte, verletzte Hemingway sich an einer der Scherben. Aber da war er schon wieder, Mr. Scrooby, so freundlich wie ein junger Hund und kuschelwarm wie Fell. To Have and Have Not kam am 15. Oktober auf den Markt. Und falls Hemingway tatsächlich noch geglaubt haben sollte, dass es der grandiose Triumph war, mit dem er gerechnet hatte, so sah er sich enttäuscht. Man würde ja gerne sagen, schrieb Jane Donald Adams auf der zweiten Seite der New York Times Book Review am Sonntag danach, dass Hemingway ein Autor ist, der an Format ebenso zugenommen hat wie an Ruhm. Leider wäre das jedoch nicht die Wahrheit. Seine Fertigkeit hat zu, sein Rang jedoch abgenommen. Seine Bilanz als kreativer Schriftsteller wäre überzeugender, wenn dieses Buch nie veröffentlicht worden wäre. Andere Kritiker schlugen in dieselbe Kerbe. Vielleicht war Hemingway ja als Prosastilist nach wie vor unerreicht, doch krankte der Roman an strukturellen Problemen, an plumpen Übergängen, Ergebnis einer forcierten, unrealistischen Dialogführung, an zweidimensionalen Charakteren, moralischer Mehrdeutigkeit und, wie Sinclair Lewis formulierte, einer von Amerikas führenden Romanciers, einer Kombination von infantiler Blutrünstigkeit mit seniler Verdrossenheit. Es gab allerdings auch Stimmen, die positiv das vermerkten, was sie als Hemingways endlich erwachtes soziales Gewissen betrachteten, auch wenn sie sich hinsichtlich der politischen Intelligenz des Autors nicht sicher waren. Und die Zeitschrift Time, die seine neue perspektivische Reife rühmte, widmete ihm die große Titelgeschichte, nach der er sich seit dem ausführlichen Artikel über John Dos Passos so gesehnt hatte, obwohl auch hier der Hinweis nicht fehlte, dass sein Schreibstil allmählich überholt wirkte. Wie nicht anders zu erwarten, war Hemingway wütend und verletzt wegen der ablehnenden Kritiken. Er weigerte sich, sich von den positiven Stimmen besänftigen zu lassen und schickte mehrere Telegramme mit Nachfragen zu den Verkaufszahlen an Max Perkins. Wenigstens damit konnte er zufrieden sein. Die kontroversen Besprechungen in Verbindung mit Hemingways verstärkter Präsenz in der Öffentlichkeit und dem Umstand, dass To Have and Have Not seit 8 Jahren sein erstes längeres fiktionales Werk war, sorgten für erfreuliche Zahlen. Das war also nicht sein Problem. Und was die Kritiker betraf, die Namen derer, die sich gegen ihn verbündet hatten, die würde er sich merken, das schwor er sich. In der Zwischenzeit wollte er an etwas Neuem arbeiten. Nicht wegen Ersetzen, auch nicht wegen eingesetzten Verbrechen. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 164, eine Niemandsland-Produktion 2020. Literaturangabe. Ich verlas ein Kapitel aus dem Buch »Hotel Florida – Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg« von Amanda Vail. Erschienen 2015 in der Kotterschen Buchhandlung in Stuttgart. Die Originalausgabe heißt Hotel Florida, Truth, Love and Death in the Spanish Civil War, erschienen im Verlag Ferrer, Strauss & Giraud, New York, 2014. Die Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch stammt von Susanne Held. Arbeiter, Bauern, Antifaschisten, spanische Patrioten, erhebt euch und verteidigt die Republik, die Freiheit und die demokratischen Errungenschaften unseres Volkes. No pasarán. Pasaremos. Wir tauschen unser Sofa für einen Tag am Meer. Wir sitzen abends auf den Dächern und küssen gern. Wir sind am Strand die Ersten, die ihre Schuhe verlieren. Wir brauchen keine Thesen und keine Theorien. Wir träumen davon, dass es Realität nicht gibt. Wir sind aus bunten Farben und wir sind aus Magie. Denn jetzt ist die Zeit und hier ist der Ort. Wir sind bereit, so sind wir geboren, wir sind frei. Wir sind die Erben der Lebenden und der Lieben. durch die Nacht bis zum Morgengrauen. Denn jetzt ist die Zeit und hier ist der Ort. Wir sind bereit, so sind wir geboren. Wir sind frei, yeah, yeah. Und alles ist leicht und unendlich weit. Alles ist eins und nicht nur ein Teil. Wir sind frei. Keine Grenzen mit Fantasie schlägt unser Herz. Wir brauchen Liebe und große Träume, sonst ist das Leben nichts mehr wert. Wohin wir gehen, sind keine Grenzen. Mit Fantasie schlägt unser Herz. Und wenn wir wollen, dann können wir alles. Das Leben ist ein Feuerwerk. Und jetzt ist die Zeit und hier ist der Ort. Wir sind bereit, so sind wir geboren, wir sind frei, yeah, yeah. Und alles ist leicht und unendlich weit. Alles ist eins und nicht nur ein Teil. Wir sind frei, yeah, yeah. Wir sind frei. Und hier ist der Ort, wir sind bereit, so sind wir geboren, wir sind frei, wir sind frei. Frühling im Niemandsland. Frühling im Niemandsland. Wir wundern uns vielleicht, wenn wir alte Geschichten aus dem Mittelalter lesen und erfahren, wo sich die Menschen zu Zeiten der großen Pest irgendwelchen Wanderpredigern angeschlossen haben, die das Weltende predigten und die den Volkszorn gegen einzelne Minderheiten lenkten. Die Juden haben unsere Brunnen vergiftet, war ein großer Klassiker dieser Lügenpropaganda im damaligen Mittelalter. Die moderne Lügenpropaganda und die modernen Verschwörungstheorien sind heute viel virulenter als vor 1000 oder 500 Jahren. Manche Menschen belegen ihre fragwürdigen Aussagen im Internet sogar noch mit Quellen, aber die Frage ist, ob die echt sind. Am 9. Mai machte der Lebensmittelunternehmer und Verschwörungsideologe, ein gewisser Attila Hildmann, so heißt der Bursche, in seinem Telegram-Channel eine brisante Mitteilung. Er habe seit 2 Tagen extreme Müdigkeitsanfälle, schreibt er. Mir fallen sofort die Augen zu. Arme und Beine fühlen sich bei mir auch leicht betäubt an. Er schreibt das alles klein. Erklärung dafür sei, es würden Beruhigungsmittel ins Trinkwasser gemischt. Ja, man will die Bevölkerung also ruhig halten, ruhig stellen. Dieses Info einer Wasserwerkmitarbeiterin habe er vor Tagen gelesen. Dass Hildmann das so gepostet hat, lässt sich schnell überprüfen. Sein Telegram-Kanal ist auf seiner Facebook-Seite verlinkt und diese ist mit dem blauen Hakensymbol verifiziert. Es ist also wirklich seine. Aber was hat es mit der Wasserwerksinformation auf sich? Wer danach sucht, findet online viele Menschen, die diese Nachricht verbreitet haben. Auch eine Möglichkeit, Menschen umzubringen, schreibt etwa eine Frau auf Facebook, Beruhigungsmittel etc. ins Trinkwasser zu mischen. Ein Twitter-Nutzer gibt an, er habe den Beleg per WhatsApp bekommen und postete eine abfotografierte Zeitungsmeldung, angeblich aus der Welt. da zwar jeder das Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten hat, machen wir den Faktentest. Das sagt die Taz in ihrer Ausgabe vom vergangenen Samstag. Ist diese Meldung echt oder gefälscht? Das Gute vorneweg, alle können diese Frage schnell und einfach beantworten. Die Überlegungen lassen sich dann leicht auf andere Fälle übertragen. Ob die Trinkwassermeldung inhaltlich plausibel ist, sei einmal hinten angestellt. Für einige Rezipienten ist sie das offenbar. Aktuell kann sie jedenfalls nicht sein, denn eine große Konferenz, wie darin erwähnt, hat es seit Beginn der Beschränkungen aufgrund der Corona-Epidemie mit Sicherheit nicht gegeben. Es lässt sich aus rein formalen Gründen belegen, dass es sich um eine Fälschung handelt. Erst einmal, es gibt gar keinen solchen Artikel im Weltarchiv. Sie können auf der Seite welt.de suchen, bei Google site-welt.de in den Suchschlitz eingeben und zur Sicherheit auch noch ein Pressearchiv wie genius.de zu Rate ziehen. Sie werden diese Meldung nicht finden. Aber da könnte der Text ja auch nachträglich entfernt worden sein, also machen wir weiter. Die Überschrift sicheres Vermögen passt gar nicht zum Inhalt der Meldung. Es scheint hier die Fake-Meldung nachträglich eingefügt worden zu sein. Das Wort groß ist fälschlicherweise mehrfach mit Doppel-S geschrieben. Das würde in einem Weltartikel nicht passieren. Fortgeschrittenen Zeitungsleserinnen dürfte auffallen, dass der Schreibstil nicht dem einer Tageszeitung entspricht. Allein der Satz, berichtete bei einer vertraulichen Plauscherei unvorsichtigerweise hinter vorgehaltener Hand, würde kaum jemand in einer Redaktion durchgehen lassen. Vielleicht ahnten Sie von Anfang an, dass die Meldung Quatsch sein muss. Jetzt haben Sie auch das Werkzeug an der Hand, mit dem Sie das belegen können, falls Sie mal wieder einen Screenshot bei WhatsApp zugeschickt bekommen. Also Vorsicht vor diesen Lügen und Falschmeldungen, die da verbreitet werden. Erinnern wir uns nur vor ein paar Jahren im Wahlkampf in den USA, da haben sogenannte Verschwörungstheoretiker doch tatsächlich mit Fotos sogar, mit getürkten Fotos behauptet, dass Hillary Clinton in einer Pizzeria, und der Name der Pizzeria-Kette wurde auch genannt, ein Päderastennetz unterhalte und die Kinder da verkaufe. Das kam sogar so weit, dass bewaffnete Freaks vor die Pizzakette gezogen sind und haben versucht, da in die Fenster zu ballern. Wobei sie Free the Children, befreit die Kinder, geschrien haben. Also, so weit sind wir gekommen. Auf einer Demo in Berlin am vergangenen Samstag führten Reporter vom Spiegel TV ein paar Verschwörungstheorieopfer vor laufender Kamera dem Publikum vor und ich möchte ein paar Highlights der Niemandslandhörerschaft hier nicht vorenthalten. Also Verschwörungen rund um die Corona-Krise. In Warnweste gegen die Weltverschwörung. Dieser Mann hier ist Anhänger der QAnon-Bewegung. Mit Strahlungen hat das angeblich nichts zu tun. Das Q, wofür steht das? Es steht eventuell wahrscheinlich für Trump bzw. sein Umfeld. Ich weiß es nicht 100%, logischerweise, aber so kann ich es nicht beschwören, unterschreiben, aber bin mir relativ sicher. Warum sind Sie jetzt heute hier? Na, deswegen, wegen NWO, wegen roten Faschismus mit Hilfe der NWO und wegen Verbrechen gegen das deutsche Volk. Und da haben sich der Deep State und hier, wie heißt das schnell, hier Rockefeller und Konsorten hier oder Rothschild, die haben sich das ausgedacht. Die und ihre Kreise. Den Virus, das Virusthema hier, diese Sache hier platt machen können. Die Europa und Deutschland und die Versklavung der Menschheit. Das haben die sich ausgedacht. Ähnlich plausibel die Verschwörungstheorien einer ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten, heute CDU. Ich frage mich aber immer als DDR-Bürgerin, wem nützt das? Und da gucke ich mir an, aha, Bill Gates macht also große Impfprogramme, der verdient daran. Bill Gates kriegt hier in den öffentlich-rechtlichen Medien 9 Minuten, um sein Werbeprogramm hier anzupreisen, wird nicht daran gehindert. Dann stellt sich auch noch unsere Staatsratsvorsitzende hin und sagt ganz deutlich, eine Normalität gibt es erst wieder, wenn wir einen Impfstoff haben. Da frage ich mich, was soll das? Bitte verlassen Sie unverzüglich diesen Bereich. Sie verstoßen gegen die Eindämmungsmaßnahmenverordnung, da Sie das Abstandsgebot von 1,50 Meter nicht einhalten. Widerstand gegen den Mindestabstand. Besonders polizeiresistenten Teilnehmern wird unbürokratisch geholfen. Dann die nächste Verschwörungstheorie. alles keine Frage. Wir müssen die Alten schützen, wir müssen die Kranken schützen. Bin ich zu 100% bei denen. Ja, das ist alles in Ordnung. Aber die Verhältnismäßigkeit, die ist einfach nicht gegeben. Ja, wir haben 0,37% sind gefährdet und 99,63% bleiben zu Hause deswegen. Das funktioniert nicht. Wir fahren alles gerade gegen die Wand. Alles. Stadion Gestapo, die haben nur eine andere Uniform an heute. Für 105 der knapp 1000 Teilnehmer endet der Tag mit einem Ordnungswidrigkeiten oder Strafverfahren. 5 Polizeibeamte werden verletzt. Scheiß auf die Polizei! Verpisst euch mal! Noch einmal der Hinweis der Berliner Polizei. Auch der rechtsradikale Volkslehrer hat Ärger. Es gab Streit mit den Linken. Erst verbal, dann richtig. Herr Merling, was passiert? Ach, er wurde getreten. Ein kleiner Konflikt gerade, aber alles gut. Also ich wurde gerade von einem Antifanten überfallen, der hat mich getreten. Ich habe mir das nicht gefallen lassen und deswegen sind wir jetzt hier. Ne? War ein kleiner Streit. Und wenn Sie nicht an Corona gestorben sind, dann demonstrieren Sie auch am nächsten Samstag wieder. Man sollte nicht behaupten, dass das repräsentativ ist für die Stimmung in Deutschland, aber doch ein gewisser Teil ist so drauf, nämlich paranoid und auf Verschwörung, auf Hass, auf Frustration und auf schlechte Stimmung gebürstet und ganz grauenhaft, meine Damen und Herren. Weiter geht's im Niemandsland. Schauen wir einmal, was es mit dieser QAnon-Verschwörung auf sich hat, die der Mann am Alexanderplatz vor ein paar Augenblicken beschworen hat. QAnon, oder kurz Q, ist das Pseudonym einer mutmaßlich US-amerikanischen Person oder Personengruppe, die auf Imageboards, auf die Diskussion von Bildern ausgerichteten Internetforen, eine Verschwörungstheorie mit teilweise rechtsradikalem Hintergrund verbreitet und vorgibt, Zugang zu geheimen Informationen über Donald Trumps Präsidentschaft, dessen Kampf gegen einen vorgeblichen Deep State sowie über Trumps Widersacher zu haben. QAnon ist mittlerweile auch zu einer Bezeichnung für die verbreiteten verschwörungstheoretischen Ansichten selbst geworden. Q beschuldigt unter anderem zahlreiche Hollywood-Schauspieler, Politiker und hochrangige Beamte, an einem internationalen Kinderhändlerring zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung beteiligt zu sein. Hier kommen wir wieder auf die Geschichte über Hillary Clinton zurück mit dem Kinderschändungsring in der Pizzeria. Die Anschuldigungen, die hauptsächlich von Trump-Unterstützern unter Namen wie The Storm, der Sturm oder The Great Awakening, die große Erweckung, weiterverbreitet werden, wurden weithin als unfundiert, verwirrt und beleglos eingeschätzt. Vielleicht noch für Menschen, die auch anfällig sind für alle möglichen Verschwörungstheorien. Die meisten Äußerungen QAnon sind kryptisch und vage, angeblich weil er sich durch zu konkrete Angaben exponieren und selbst in Gefahr bringen würde. Toller Trick. Die meist sehr kurzen Texte enthalten Abkürzungen, militärischen Jargon und unsinnige Schlagwörter, die die Inhalte zum Teil fast unverständlich machen. In der Folge suchen die Anhänger im Internet nach Interpretationen und Lösungen der vermeintlichen verschlüsselten Botschaften. QAnon behauptet, sich im engsten Kreise des US-Präsidenten aufzuhalten. So veröffentlichte er Fotos aus einem Flugzeug, die nach Meinung seiner Anhänger beweisen, dass er Trump über einer Ostasienreise in der Präsidentenmaschine Air Force One begleitete. Er will seine Nähe zu Trump auch dadurch beweisen, dass er Äußerungen und Formulierungen Trumps voraussagt, weil sie ihm schon vor der Veröffentlichung bekannt seien. Die Äußerungen QAnons werden von einer breiten Gemeinde von Anhängern weiterverbreitet und ausgedeutet. Der unzusammenhängende Charakter der Verschwörungstheorie mit ihren vielen Digressionen hat seine Ursache in den Hunderten oder Tausenden sogenannten Forschern, die seine Hinweise analysieren und vermeintlich bestätigen. QAnons Nachrichtenkampagne ist von Anschuldigungen gekennzeichnet, die als falsch, beleglos und unbegründet eingeschätzt werden. Die amerikanischen Politikwissenschaftler Nancy L. Rosenblum und Russell Moorehead beschrieben die Inhalte als eine Verschwörung, die so verwickelt ist, dass sie beinahe jeder Beschreibung trotzt. Die zentrale Behauptung von Q lautet, Barack Obama, Hillary Clinton, George Soros und andere hochrangige Vertreter von Staat und Wirtschaft würden einen Putsch planen, um die USA in eine Diktatur zu verwandeln und seien gleichzeitig in einem internationalen Kinderhändlerring verstrickt. Die Tätigkeit des Sonderermittlers Robert Mueller diene in Wahrheit der Abwehr dieses Staatsstreichs. Trump habe eine Kollusion mit Russland vorgetäuscht, damit Mueller verdeckt gegen die Demokratische Partei ermitteln könne. Der Vorwurf des Kinderhandels, in den angeblich Vertreter des Deep State und Prominente verwickelt seien, ist ein ständig wiederkehrendes Motiv. Patriotische Militärs hätten den politischen Außenseiter Trump zum Präsidenten gemacht, damit er diesem Treiben ein Ende setze. Außer Ronald Reagan seien sämtliche US-Präsidenten seit Lyndon B. Johnson kriminell, pädophil und satanisch gewesen und der Kinderhandel sei der Hauptzweck der Unterwanderung des Staates durch die Verschwörer. Ähnliche Verdächtigungen waren von Trump-Anhängern während des Wahlkampfes bereits unter dem Stichwort Pizzagate veröffentlicht worden. Trump sei der einzige Politiker, der es mit den Kinderhändlern, liberalen Globalisten und jüdischen Bankern aufnehmen könne. Der Tag der Abrechnung stehe bevor! Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Auch unsere Radiosendung Niemandsland und wir von Contrabanda FM versuchen in diesen Zeiten von Rechtspopulismus, Falschmeldungen und Hetze nicht nur im Internet, sondern auch in anderen Medien eine kritische Stimme entgegenzuhalten. Eine Stimme, die Fakten und Meinungen klar zu unterscheiden weiß. Eine Stimme, die versucht, eine Plattform zur Diskussion und zur Debatte aufzustellen. Eine Stimme, die auch gegenteilige Meinungen präsentiert und für einen Pluralismus und eine freie, offene Gesellschaft ist. Das ist auch unser Ziel hier bei Contrabanda FM und Niemandsland. Was wir allerdings auch brauchen in diesen harten Zeiten der Pandemie, der Freiheitsbeschränkungen, der Hetze, der Lüge, der Verschwörungshysterie, damit wir nicht verbittern, verblöden und uns verlieren, ist der Humor. Möglichst viel davon und zu jeder Tag- und Abendstunde. Hier ist er, Meister Helge. Guten Tag. Ja, was macht man so den ganzen Tag, ne, jetzt? Sachen in die Tiefkühltruhe stopfen, bisschen Klavier üben, Spaziergang alleine, Fahrrad putzen, Miniatureisenbahn nochmal aufbauen, Rasen mähen, Brot backen lernen, Erste-Hilfe-Kurses nochmal, aber zu Hause, per Internet. Mensch, ich bin so froh, dass ich Klavier spielen kann. Ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ein Blick aus dem Fenster sagt mir, die Sonne scheint. Ich guck gleich mal, was im Fernsehen kommt. Oder stehe ich mal lieber einen schönen Film ein von Louis de Funès oder Jerry Lewis. Kann ich nur empfehlen. Und mal ein bisschen abschalten. Handy weg. Läuft. Schnell wieder ins Bett. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland. Es ist Montag, der 25. Mai 2020. Zuerst ist da eine Meldung zum Thema Strandkultur. Probleme gab es mit der Öffnung der Strände in Barcelona für das allgemeine Publikum zur Ausübung bestimmter Aktivitäten innerhalb der Corona-Krisenbeschränkungen. Erlaubt waren sportliche Betätigungen, verboten war es, sich zum Sonnenbad hinzulegen. Dies soll erst in der nächsten Phase des Desconfinamiento möglich sein. Auch das Baden war noch untersagt, zumindest bis zum vergangenen Wochenende. Von 6 Uhr morgens bis 8 Uhr am Abend konnten also die verschiedenen Phasengruppen am Strand spazieren gehen und Sport treiben. Das heißt von 8 bis 10 die unter 70-Jährigen, von 10 bis 12 die über 70-Jährigen und dann von 12 bis 15 Uhr die Kinder und so weiter. Das Problem hier, die Ordnungshüter sind oft mit der Überwachung, der Einhaltung der Regeln absolut überfordert. Ein Umfrageergebnis. Was bereitet Ihnen größere Sorgen, die Wirtschafts- oder die Pandemiekrise? 47,9% nannten die Wirtschaftskrise. Eine Mehrheit von 52,1% sagte, die Pandemiekrise sei schlimmer. Die Umfrage führte El Periódico de Catalunya am vergangenen 19. Mai durch. Verkehr in Barcelona. Zur Förderung des umweltfreundlichen Stadtnahverkehrs hat das Rathaus 3.975 Bici-Lizenzen zum Fahrradverleih vergeben. Wir wollen nicht von der Covid-19-Pandemie in die Luftverschmutzungskrise übergehen. Das erklärte am Mittwoch die Stadträtin, die Regidora für Movilidad, das heißt für Verkehr und Bewegung in der Stadt hier in Barcelona, Frau Rosa Alarcón vom Rathaus hier in Barcelona. Nachhaltig und gering umweltbelastend sind die Kriterien für eine menschenfreundlichere Stadt. So werden auch 6.958 Lizenzen für Motorräder vergeben. Gleichzeitig werden dem Autoverkehr gerade systematisch Fahrspuren entzogen und in Fahrradwege umgewandelt. Auch die Busfahrspuren sollen ausgeweitet und verbessert werden, so Frau Alarcón. Jeder, der in diesen Tagen durch die Stadt geht, kann sich davon überzeugen. Überall sieht man, besonders hier auf der Via Laietana, die gelben Markierungen für den Raum, der jetzt für Fußgänger und Fahrradfahrer gewonnen wird. Thema Maskenpflicht. Obwohl ab dem vergangenen Donnerstag, dem 21. März, ab 6 Jahren allgemeine Maskenpflicht gilt, sah man die folgenden Tage allenfalls die Hälfte oder weniger der Bürgerinnen und Bürger mit Masken durch die Straßen spazieren. Auch der 2 Meter Sicherheitsabstand gilt nun als Pflicht. Jedoch haben wir es auch hier mit dem unlösbaren Problem der Kontrolle der Einhaltung zu tun. Die meisten Menschen halten sich zwar an die Regeln, aber schon eine Minderheit von 10-20% kann alles zum Scheitern bringen. Etwa in der Barceloneta, da tummelte sich eine bunt gemischte Menschenschar am vergangenen Wochenende und es kam zu großen Zusammenballungen. Weder Rettungsschwimmer noch Strandaufsicht noch Strandpolizei waren im Einsatz. Das Badeverbot war in Kraft und trotzdem war es ganz schön voll im Wasser. Der stellvertretende Bürgermeister, zuständig für die Sicherheit in Barcelona, Herr Albert Batlle, versuchte die Situation herunterzuspielen. Das Rathaus könne keine Türen einbauen, um zu verhindern, dass die Leute sich baden und in die Sonne legen. Am Tag zuvor hatte der gleiche Herr Batlle, noch erklärt, man könne einfach ins Wasser gehen. Jetzt erklärte er das Gegenteil. Solcherlei Chaos in der Erklärungspolitik des Rathauses trägt nun aber wirklich nicht zu einem guten Umgang mit der Seuchenbekämpfung und ihren Maßnahmen bei. Umfrage Nummer 2. Sollte die erneute Verlängerung des Alarmzustandes die letzte sein, fragte El Periódico de Catalunya am Donnerstag letzter Woche ihre Leser. Ja, sie meinten 46%, nein, no, sagten 54%. Also, ein Zeichen für eine mehrheitliche Zustimmung zu den Pandemiemaßnahmen der Regierung. Kein Geld, keine Bauarbeiten. Aufgrund des Ausfalls der Einnahmen aus den Besichtigungen des Gaudi-Tempels Sagrada Familia durch tausende Touristen täglich können die Bauarbeiten am Tempel vorerst nicht weitergeführt werden. Die Junta de Construcción der Kirche, das heißt die Baudirektion, erklärte am vergangenen Dienstag, dass man für 40% der Arbeiter mittlerweile Kurzarbeit beantragt habe. Weder die Wiederaufnahme der Bauarbeiten noch die Wiedereröffnung der Sagrada Familia für das Publikum haben einen festen Termin. Man weiß nicht wann. Terrassenkultur in Barcelona. Ab heute Montag, dem 25. Mai, dürfen die Terrassen von Kneipen, Cafés und Restaurants mit Auflagen wieder ihren Betrieb aufnehmen. 50% der Kapazität sind erlaubt. Doch genehmigt das Rathaus großzügig eine Ausdehnung der Terrassenfläche über die bisher erlaubte Fläche hinaus. Sozusagen eine Kompensierung der Reduzierung in den Innenräumen der Kneipen durch die 2-Meter-Abstandsregelung. 11 Millionen Euro investiere das Rathaus gerade, so Herr Jaume Colboni vom Rathaus, um die Gastronomie der Stadt wieder zu aktivieren. Bis zur Beendigung des Alarmzustandes verzichte das Rathaus außerdem auf die Erhebung der Terrassensteuer und danach will man bis zum Jahresende 75% der Steuern erlassen. Ich weiß nicht, wer von unseren Hörern sich noch Schallplatten kauft. So etwas Altmodisches. Die meisten hören Musik über Streaming, über Spotify oder die gehen direkt nach YouTube und gucken sich da auch die tollen Videos an. Aber das ist auch alles gut und schön, aber es gibt noch Plattenläden, Leute. Und ab und zu sollte man sich doch noch eine Platte kaufen. Es gibt da eine Debatte, warum und wie. Und es gibt die haptischen Musikhörer. Das sind Leute, die wollen wirklich was in der Hand haben. Einen Tonträger, den wollen sie anfassen, dran riechen. Die wollen ein Booklet sehen und Bilder. Das ist Geschmackssache. Aber es gibt große Probleme. Die Plattenläden senden ein SOS. Die Schallplattenläden in Barcelona und die lokalen CD-Produktionsstudios forderten vergangene Woche Subventionen für ihre Branche. 50% Einbußen bei den Verkäufen von CDs und Vinylschallplatten habe man zu verzeichnen. Ähnlich wie der Verlags- und Buchhandelssektor wolle man den Aufkauf von CDs durch die Consejería de Cultura de la Generalitat, also durch die Kulturabteilung der Generalitat. 1,1 Millionen CDs solle die Landesregierung kaufen und zum Beispiel an die Bibliotheken weitergeben. Miguel Curanta, der ist Direktor des ICEC, das ist das Institut Català de les Empreses Culturals, katalanisches Institut der Kulturunternehmen, ist da sehr skeptisch. Die Ausleihe von CDs und Tonträgern in den öffentlichen Bibliotheken tendiert gegen Null, schon seit Jahren. Das bringe nichts, behauptet Herr Curanta. Herr Alex Eslava von der PAF, P-A-F-E, Productos Associados de Fonogramas, ist der anderer Meinung. Man könne besagte Tonträger doch an Universitäten, Musikschulen und öffentliche Medien weitergeben. Die Debatte läuft. Umfrage Nummer 3. Befürworten Sie, dass die Schulen teilweise wieder öffnen? Eine Minderheit nur befürwortet das, 41,7%. Eine Mehrheit von 58,3% sagt nein, die Schulen auch nicht teilweise jetzt schon wieder öffnen. Die Leute haben Angst. Empörung im Parlament. Das katalanische Regionalparlament verabschiedete am Donnerstag das Gesetz 11/2020, das ökonomische, soziale und administrative Maßnahmen zur Eindämmung der Folgen der Corona-Pandemie enthält. Darunter ist auch eine umstrittene Gehaltserhöhung von 0,9% für Ex-Consellers, das heißt katalanische Regierungsmitglieder im Ruhestand. Auch Ex-Präsidenten der Generalitat sollen eine Rentenerhöhung bekommen. Puigdemont lässt hier grüßen. Das Gesetz wurde mit 65 gegen 65 Stimmen bei 4 Enthaltungen verabschiedet. Kurios. Die sozialistische Abgeordnete Frau Alicia Romero bezeichnete die Rentenerhöhung für katalanische Ex-Politiker als eine Zumutung. An die Adresse der ERC-Abgeordneten sagte sie, eine Regierung, die sich selber links nennt, sollte besser so etwas vorher debattieren, als hohen Funktionären die Gehälter zu erhöhen. Das leidige Thema Wohnungsnotstand in der Stadt. Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau forderte vergangene Woche von der Regierung Sánchez einen Staatspakt zur Lösung des gravierenden Wohnungsnotstandes in Barcelona und vielen anderen Städten des Landes. Die Rathäuser sollten ihre Haushaltsüberschüsse in den öffentlichen Wohnungsbau investieren dürfen. Nur durch eine Änderung der Spielregeln in der Wohnungspolitik könne man aus der durch Corona erzeugten Krise herauskommen. Das Recht auf Wohnraum müsse vom Staat endlich garantiert werden. Soziale Krise, Alarm. Die durch den Alarmzustand sich verschärfende soziale Krise hat in den letzten 2 Monaten dazu geführt, dass immer mehr Menschen auf die Sozialhilfen und sozialen Institutionen der Stadt angewiesen sind. Das Rathaus hat über seine sozialen Dienste 34.385 Menschen geholfen, davon sind 72% Frauen. Bezeichnend, dass 17% dieser Menschen noch nie zuvor soziale Hilfe hatten in Anspruch nehmen müssen. Lebensmittel und Wohnraum sind das größte Problem bzw. die großen Bereiche, die viele Menschen aus eigener Kraft nicht mehr bewältigen bzw. bezahlen können. Die Consigliera de Salud, Shema Tarafa, erklärte hierzu, dass die Zahl der Hilfsbedürftigen in der Stadt sich seit Ausbruch der Pandemie verdoppelt habe. Und die letzte Meldung im heutigen Niemandsland in den BCN-Nachrichten betrifft die Menschenmassen. Barcelona als Stadt der sich gegenseitig auf die Füße tretenden Massen. Was ist da passiert? 750.000 Personen weniger gibt es seit der Corona-Krise in der Stadt Barcelona, laut einer vom Rathaus durchgeführten Messung aufgrund von Telefondaten. So etwas habe es noch nie zuvor gegeben. Fast von einem Tag auf den anderen, nämlich vom vergangenen 13. bis zum 16. März, fiel die Bevölkerungszahl von 2,5 Millionen auf 1,75 Millionen Menschen. Die Bevölkerungszahl heißt hier die Zahl der in Barcelona täglich anwesenden Personen. Die Daten stammen von der Telefongesellschaft Vodafone. Das Rathaus unter Ada Colau hatte bei der Lizenzvergabe an Vodafone vor 3 Jahren darauf bestanden, eine Klausel einzubauen. Vodafone muss alle Daten ans Rathaus weitergeben. Die fehlenden Menschen in Barcelona ergeben sich aus dem Ausbleiben natürlich von Touristen, sowohl der nationalen als auch der internationalen Touristen, dann durch das Ausbleiben von Gelegenheitsbesuchern aus der Umgebung und den Pendlern, die ihre Arbeitsplätze verloren haben, beziehungsweise auch von Menschen, die zur Homeoffice-Arbeit außerhalb Barcelonas gezwungen wurden. Sich vorstellen. Das kapitalismuskritische Netzwerk Attac zeigt auf seiner Homepage Wege aus der Krise und gibt Denkanstöße für eine bessere Organisation der Gesellschaft. Jahrelang war das Mantra der Bundesregierung, dass wir sparen müssten und keine neuen Schulden machen dürften. Aber die Corona-Hilfspakete zeigen, wenn sie wollen, ist sehr schnell sehr viel Geld mobilisierbar. Insgesamt stellt allein Deutschland 1,2 Billionen Euro bereit, in Form von direkten Hilfen, Bürgschaften und Krediten. Das ist auch wichtig, denn viele Menschen und Firmen kommen durch die Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten. Aber mit den Rettungspaketen dürfen wir umweltschädliche Industrien nicht künstlich am Leben erhalten, sonst verschärfen sie die nächste Krise, die Klimakrise. Stattdessen müssen wir die Hilfen für einen Neuanfang nutzen. Die Gelder sollten so verteilt werden, dass wir in Zukunft nachhaltiger und sozialer in regionalen Kreisläufen wirtschaften können. Außerdem stellt sich die Frage, wer zahlt? Nach der Finanzkrise wurde unter anderem an Gesundheit, Bildung oder der Infrastruktur gespart. Mit schlimmen Folgen. Diesmal müssen die Großkonzerne und Superreichen, die vom Boom der letzten Jahre besonders profitiert haben, die Krisenlasten schultern. Denn das Prinzip Gewinne privatisieren, Verluste vergesellschaften ist nicht länger tragbar. Deshalb brauchen wir eine Abgabe auf sehr große Vermögen, die konsequente Bekämpfung von Steuervermeidung und Steuerflucht, eine effektive Besteuerung großer Konzerne, insbesondere der großen Internetunternehmen. Verbot von Aktienrückkäufen, Dividendenausschüttung und Boni für Firmen, die staatliche Unterstützung bekommen. Jetzt und nach der Krise sollten wir nicht Profite sichern, sondern den Wandel zu einer sozialen und nachhaltigen Wirtschaftsweise voranbringen. Ay, mira, chama, estamos en Niemandsland de Contrabanda, un programa de actualidad alemana y venezolana. ¿Tú no lo escuchas en Caracas? Escúchalo en Contrabanda en el 91.4 de FM. Wir sind Wir hatten ja schon in einer der vorherigen Sendungen von Niemandsland auf die Pandemie im Zusammenhang mit einer Infodemie hingewiesen. Es geht da um die Verbreitung der Unwahrheiten. Nun ja, es werden auch Versuche unternommen, die Corona-Lügen im Internet und in den sozialen Netzwerken einzudämmen. Nehmen wir als Beispiel das YouTube-Video The Pandemic. Auf den ersten Blick sieht das Video aus wie ein journalistisches Interview. Vor schlichtem Hintergrund beantwortet die US-amerikanische Molekularbiologin Judy Mikovits Fragen zu Covid-19. Doch statt gesicherter Fakten verbreitet Mikovits die 2011 vom Whitmore-Peterson Institute for Neuroimmune Disease wegen nicht haltbarer Forschungsergebnisse entlassen wurde, Unwahrheiten. Dass Maskentragen das Virus erst aktiviere oder Corona durch einen schlechten Grippeimpfstoff entstanden sei. Das YouTube-Video The Pandemic ist ein Paradebeispiel dafür, wie schnell sich Verschwörungserzählungen in der Corona-Krise verbreiten können. Impfgegner und Impfgegnerinnen, rechte QAnon und Chemtrail-Facebook-Gruppen teilen es. Innerhalb weniger Tage wurde das 26-minütige Video mehrere 10 Millionen Male weltweit gesehen. Solche Videos veranlassen Google und Facebook, vermehrt gegen Desinformationen vorzugehen, mit Warnhinweisen und verifizierten Informationen von Gesundheitsbehörden. Corona-Falschmeldungen werden nun häufiger gelöscht, Kanäle von Verschwörungserzählerinnen gesperrt. Vergangene Woche kündigte auch Twitter an, zweifelhafte Inhalte zu kennzeichnen. Damit verschwinden die Verschwörungsideologen nicht, ihre Verbreitung wird nur ein bisschen eingedämmt. Deshalb ziehen immer mehr Prominente zu Telegram um. Der Nachrichtendienst ist zum wichtigsten Beschleuniger für Falschbehauptungen über das Coronavirus geworden. In halböffentlichen Sphären gestaltet sich Regulierung deutlich schwieriger. Die ehemalige Tagesschausprecherin Eva Herrmann ist in Deutschland eine der reichweitenstärksten. 110.000 Follower und Followerinnen folgen ihr. Im Minutentakt postet sie Links, Bilder und Gedanken zur neuen Weltordnung. Ähnlich sieht es in den Telegram-Gruppen von Attila Hildmann oder Xavier Naidoo aus. Die bisher größte Langzeitstudie aus dem Jahr 2018 legt nahe, dass sich Falschnachrichten und Verschwörungsideologien 6-mal schneller als wahre Informationen und Tatsachen verbreiten. Zu diesem Ergebnis kam ein Forscherteam des Massachusetts Institutes of Technology. Sie untersuchten 126.000 Erzählungen, die zwischen 2006 und 2017 von 3 Millionen Menschen bei Twitter geteilt wurden. Mittlerweile haben YouTube und Facebook das Video The Pandemic von ihren Plattformen entfernt. Wer jetzt bei YouTube danach sucht, bekommt Aufklärungsvideos vorgeschlagen. Das meistgesehenste kann 1,4 Millionen Aufrufe verzeichnen. Zu professionell. Montag, 25. Mai 2020, die Katastrophen im heutigen Niemandsland. Hier spricht die katholische Kirche. Unser Beichtstuhl ist vorübergehend nicht besetzt. Auch am Samstag waren in Berlin viele, viele Demos angemeldet. Über 30 sollen es gewesen sein. Ich schaue mal gerade, welche Informationen wir hier haben. Ja, da ist der TV-Koch Attila Hildmann, über den haben wir gerade berichtet, ein absolut schräger Verschwörungsfreak. Der ist am Samstagnachmittag in Berlin vorübergehend festgenommen worden. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei den Medien. Der Vorfall geschah demnach im Lustgarten nahe der Straße unter den Linden. Hildmann habe dort Interviews gegeben, während sich eine große Zahl an Personen um ihn versammelt habe. Mit der Gruppe habe er dann losziehen wollen, woran die Beamten ihn gehindert hätten. Man werfe ihm einen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz und das Infektionsschutzgesetz vor. Nach kurzer Zeit kam Hildmann wieder auf freien Fuß. Mehrere Polizisten hätten ihn daraufhin zum Kanzleramt eskortiert, wo er am Abend eine angemeldete Kundgebung abhalten wollte. Im Netz kursieren Videos, die den Zwischenfall zeigen sollen. In der Corona-Krise kämpft Hildmann gegen die Corona-Politik der Bundesregierung und der Weltgesundheitsorganisation WHO. Dabei steht er an vorderster Front der Verschwörungstheoretiker, behauptet etwa, Eliten arbeiteten an einer neuen Weltordnung. Hoho, was für eine Verschwörung wird da aufgedeckt, das tun sie doch Tag und Nacht. Bereits in der Vergangenheit wurde er am Rande von Demonstrationen von der Polizei abgeführt. Gegner der Corona-Einschränkungen gingen am Samstag, also wie gesagt, erneut in mehreren deutschen Städten auf die Straßen. In Berlin waren insgesamt deutlich mehr als 30 Kundgebungen von Gegnern der Beschränkungen sowie Gegendemonstrationen angemeldet. Das sagte eine Polizeisprecherin. Bis zum Nachmittag verliefen die Proteste zuerst einmal weitgehend störungsfrei. Eine rechtsradikale Kundgebung an der Siegessäule sei vom Veranstalter selbst vorzeitig beendet worden, das sagte die Polizeisprecherin. Darauf hätten Teilnehmer ihren Unmut bekundet, es sei zu Rangeleien und einigen freiheitsbeschränkenden Maßnahmen seitens der Polizei gekommen. Demonstriert wurde auch in Stuttgart und München. In Stuttgart waren mehrere Kundgebungen angemeldet. Die Teilnehmerzahlen waren im Vergleich zu den Vorwochen jedoch recht überschaubar, wie ein Polizeisprecher aussagte. Einige angemeldete Kundgebungen fanden bei strömendem Regen demnach gar nicht erst statt. In München wurde laut Polizei keine der vier ursprünglich angemeldeten Kundgebungen zu Ende gebracht. Die größte Veranstaltung auf der Theresienwiese wurde demnach bei ebenfalls schlechtem Wetter kurz vor Beginn vom Veranstalter abgesagt. Thema Umwelt und Meervermüllung. Genauso ernst wie die Corona-Krise sollten wir die Vermüllung unserer Weltmeere mit Mikroplastik nehmen. In den Weltmeeren, so schreibt der Spiegel in seiner Ausgabe von vergangener Woche, hat sich viel mehr Mikroplastik angesammelt als bisher angenommen. Britische Forscher warnen vor besonders winzigen Teilchen. Bis zu 12 Millionen Tonnen Plastikmüll landen pro Jahr in den Weltmeeren. Daran erinnern uns Bilder von schwimmenden Müllinseln, die im Ozean treiben, oder verdreckte Küsten in der menschenleeren Arktis. Die weitaus gefährlicheren Folgen der Vermüllung sind aber unsichtbar. Das Problem: Plastikabfall ist nur sehr langsam abbaubar und zersetzt sich in immer kleinere Teile. Diese schwimmen dann weiterhin für Jahrhunderte im Wasser und setzen sich auf dem Meeresboden ab. Britische Forscher haben nun herausgefunden, dass es bereits viel mehr der gefährlichen Partikel im Meer geben könnte als bisher angenommen. Dafür fischten sie mit Spezialnetzen vor der britischen und der US-amerikanischen Küste. Für frühere Untersuchungen nutzten Wissenschaftler dazu Netze mit einem Durchmesser von 333 Mikrometern. Das Team um die britische Forscherin Penny Lindeck vom Plymouth Marine Laboratory fischte mit Filtern von 100 Mikrometer Größe. Dadurch gingen ihnen weitaus mehr Partikel ins Netz als bei früheren Versuchen. Die Mikroplastikverschmutzung in den Weltmeeren ist bisher deutlich unterschätzt worden, erklärt Penny Lindeck gegenüber dem britischen Guardian. Wenn wir die Filternetze noch dichter machen, können wir sicher auf noch mehr Partikel stoßen. Die Studie sei ein weiterer Beweis dafür, dass Mikroplastikpartikel bereits Teil der Nahrungskette von Fischen oder Vögeln und damit auch dem Menschen seien, so die Forscherin. So seien die winzigen Mikroplastikteilchen ähnlich groß wie Plankton, Hauptnahrungsmittel von vielen Fischarten. Die Ergebnisse der Forscher zeigen, dass an manchen Stellen im Meer die Konzentration von Mikroplastik jene von Plankton bereits übersteigt. Als Mikroplastik werden Plastikpartikel bezeichnet, die 5 mm und kleiner sind. Ungefähr 1,5 Millionen Tonnen Mikroplastik geraten laut Schätzungen der Weltnaturschutzunion IUCN jedes Jahr ins Meer. Zwei Drittel davon sind Fasern aus Kleidung. Kleine Plastikpartikel, die auf unter 5 mm schrumpfen, werden dabei normalerweise nicht berücksichtigt. Nicht nur im Meer, sondern auch in Trinkwasserproben haben Forscher weltweit Mikroplastik nachgewiesen, sowohl in Leitungswasser als auch in Mineralwasser aus Flaschen. Ja, viel Vergnügen beim Trinken. Zur Entbindung. Die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. BGH-Urteil zu VW-Dieselskandal. Der Bundesgerichtshof gab einem Kunden Recht und wertete die Manipulation am Motor als sittenwidrige Täuschung. VW muss das Auto zurücknehmen und den Kaufpreis erstatten, abzüglich eines Entgelts für die gefahrenen Kilometer. Das Urteil ist richtungsweisend für tausende noch laufende Verfahren. Kritik an Vorstoß von Thüringens Regierungschef. Ministerpräsident Ramelow hat seine Vorschläge bekräftigt, die allgemeinen Corona-Auflagen vom 6. Juni an allenfalls regional anzuwenden. Das Kanzleramt dagegen will die meisten Kontaktbeschränkungen um einen Monat verlängern. Bayerns Ministerpräsident Söder sprach von einem fatalen Signal aus Thüringen. Einigung zwischen Bund und Lufthansa über Rettungspaket. Die Staatshilfen haben ein Volumen von 9 Milliarden Euro. Die Hilfsgelder sollen über eine stille Beteiligung, Aktienkäufe und Kredite fließen. Neben dem Lufthansa-Aufsichtsrat und der Hauptversammlung muss der Einigung auch noch die EU zustimmen. Bahn will Angebot wieder aufstocken. Dazu soll auch die Bahn-App umprogrammiert werden. Als Vorsichtsmaßnahme soll sie warnen, wenn Züge über 50% ausgelastet sind. Die Bahn hatte ihr Angebot wegen geringer Nachfrage in der Corona-Krise massiv reduziert. Außerordentlicher DFB-Bundestag. Bei einer Videokonferenz wurde mit großer Mehrheit die Fortsetzung der dritten Liga am 30. Mai beschlossen. Ein Antrag zweier Verbände auf Abbruch kam dadurch nicht zur Abstimmung. Auch der Spielbetrieb in der Frauen-Bundesliga soll wieder aufgenommen werden. Und das Wetter, morgen vielfach Sonnenschein, vom Osten bis in die mittleren Landesteile regional dichtere Wolken möglich, in der Osthälfte besonders in Südostbayern einzelne Schauer, 14 bis 24 Grad. Madrid, Thema Pandemie und Armut in Spanien. Die Corona-Pandemie verschärft die Armut in Spanien. Die Regierung will gegensteuern und diese Woche ein Mindesteinkommen beschließen. Es wird ein Mindesteinkommen geben, denn wir sind eines der Länder mit der größten Ungleichheit in der Europäischen Union, lautete eines der wichtigsten Wahlversprechen von Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez vergangenen Winter. Jetzt ist es soweit. Noch diese Woche wird die sozialistische linksalternative Koalitionsregierung ein entsprechendes Gesetz verabschieden. Sollte es für die Kabinettssitzung am Dienstag nicht reichen, wird noch vor dem Wochenende eine Sondersitzung einberufen. Auch wenn am Montag noch unter Hochdruck an kleineren Verfahrensdetails gearbeitet wurde, steht das Gesetz im Großen und Ganzen. Während die spanische Presse aus Entwürfen zitiert, gab der Minister für Inklusion, soziale Sicherheit und Migration, der Sozialist José Luis Escriba, zwei Tageszeitungen ein Interview, in dem er erklärt, was er zusammen mit dem stellvertretenden Regierungschef, dem linksalternativen Pablo Iglesias, angesichts der Covid-19-Krise schneller ausgearbeitet hat als ursprünglich geplant. Spanien hat ein erhebliches Defizit, wenn es um die öffentliche Umverteilungspolitik geht, sagte Escriba und verweist auf die Statistiken. 21,5% der 47 Millionen Spanier lebten bereits vor der Covid-19-Krise in Armut oder an der Armutsgrenze. In der Eurozone sind es 17%. Lange Schlangen an Sozialküchen und Lebensmittelausgaben durch spontan entstandene Hilfskomitees überall im Lande zeigen, dass der Lockdown dieses Problem noch verschärft hat. Das neue Mindesteinkommen richtet sich an 850.000 Haushalte mit rund 2,3 Millionen Mitgliedern. Das neue Gesetz klassifiziert die bedürftigen Haushalte in 14 Gruppen, je nach Anteil der Erwachsenen und Kinder, und legt das entsprechende Mindesteinkommen fest. Wer dies nicht erreicht, erhält die Differenz vom Staat. Der Herr Spahn, hebe deine Augen auf. Alleinstehende haben ein Recht auf mindestens 461 Euro im Monat. Das ist knapp unter dem, was Rentner erhalten, die nie eingezahlt haben. Das Existenzminimum für Lebensgemeinschaften aus Erwachsenen und Kindern wird auf bis zu 1015 Euro monatlich festgelegt, knapp weniger als der gesetzliche Mindestlohn. Wer die Hilfe beantragt, muss mindestens 21 Jahre alt sein und sich vor 3 Jahren vom Elternhaus emanzipiert haben. Obergrenze sind 65 Jahre. Ab dann gibt es Rente, auch für die, die nicht eingezahlt haben. Das Mindesteinkommen wird 75% der armen Haushalte aus der Armut holen. Sie werden dank der Hilfe ein Niveau erreichen, das in manchen Fällen noch immer als Armut angesehen werden muss. Aber es ist keine extreme Armut mehr, erklärt Minister José Luis Escriba. Beantragt werden kann die neue Hilfe bereits ab Juni. Ausgezahlt wird sie von der staatlichen Sozialversicherung, die insgesamt 3 Milliarden Euro jährlich dafür veranschlagt. Wer das Glück hat, in einer Region zu leben, die ebenfalls ein Hilfsprogramm für die Existenzsicherung hat, kann beide beantragen. Für die Bewilligung des Mindesteinkommens werden erstmals in Spanien die Daten der Sozialversicherung, des Finanzamtes und anderer staatlicher Stellen abgeglichen, um Betrug auszuschließen. Die von dem Mindesteinkommen Begünstigten müssen sich an Programmen zur sozialen und beruflichen Integration beteiligen, wenn sie diese angeboten bekommen. Escriba will außerdem in den kommenden Monaten ein Sozialsiegel ins Leben rufen. Unternehmen, die Personen, die als von der Armut betroffen eingestuft sind, Arbeit geben, erhalten dieses Siegel, erklärte Escriba. Was für Vergünstigungen das mit sich bringt, steht noch nicht fest. Vertrauensvoll in die Zukunft. Während die Gewerkschaften das Mindesteinkommen begrüßen, kritisiert die Organisation ATTAC die Pläne als ungenügend. Nur ein bedingungsloses Grundeinkommen würde alle Menschen erreichen und mit der Armut tatsächlich Schluss machen. Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Niemandsland. Wagen, Weiber und heiße Regionen, im Fernsehen und lebend auf Bild und Plakat. Du kommst da nicht ran und du hast Erektionen und die Frau zu Hause kriegt dich nicht satt. Überstunden und sparen für den Wagen, das große Geld verdienst du nie. Du schluckst die Wut und die staut sich im Magen. Da muss ich was ändern, aber du weißt nicht wie. Weil die richtige Lösung von diesem Problem, die sollen wir vergessen, die sollen wir vergessen. Weil die richtige Lösung von diesem Problem ist für einige, aber nur für sehr wenige, nicht angenehm. Diese Moritat ist eine wahre Geschichte. Sie passierte so oder ähnlich am 26. Januar 1970 abends in West-Berlin. Nein, nicht an der Mauer, mitten in West-Berlin. Und das passierte mit 2 Arbeitskollegen. Beide 30 Jahre alt, verheiratet, ohne Kinder, aber mit Konfession. Beide aus Westdeutschland. Volksschule, kaufmännische Lehre, Bundeswehr. Dann nach West-Berlin, da geheiratet, wegen Familiendarlehen. Werksangehörige derselben Firma. Vorstrafen keine. Für 850 8 Stunden am Tage. Arbeit im selben Großraumbüro. Werkseigene Wohnung in Nachbarlage. 2,5 Zimmer und im Bad ist das Klo. Und machen genau, was sie machen sollen. Sie machen sich gegenseitig ganz geil. Mit Überstunden, Musikschrank so weiter und die beiden Frauen machen auch ihren Teil. Weil die richtige Lösung von diesem Problem, die sollen wir vergessen, die sollen wir vergessen. Weil die richtige Lösung Von diesem Problem ist für einige, aber nur für sehr wenige, nicht angenehm. Also die beiden Arbeitskollegen sind Konkurrenten. Warum? Weil das nützt denen, von denen sie ausgenützt werden. Und jetzt wollen die beiden ausgenützten Arbeitskollegen noch so sein wie die, von denen sie ausgenützt werden. Was wollen sie sein? Monopolisten. Das geht natürlich nicht in Wirklichkeit. Also spielen sie. Was spielen sie? Sie spielen und ihre Frauen spielen mit, abends nach Überstunden. Und wenn im Fernsehen nichts Richtiges ist, spielen sie das beliebte Gesellschaftsspiel Monopoly. Zu diesem Spiel gehören 2 Würfel, 6 Spielfiguren, 32 grüne Häuser, 12 rote Hotels, ein Ereignis- und Gemeinschaftsfach Verschiedenes. Jeder erhält als Anfangskapital 30.000 Mark. Und hocken am Tisch und die Geldscheine wandern. Das Spiel ist ernst, man ist Kapitalist. Und schon mal hat die ihre Hand bei dem anderen, mit dem sie nicht verheiratet ist. Salzstangen, Bier, rote Köpfe und Lachen, wenn einer ein paar Häuser verkaufen muss. Die Würfel rollen, was willst du da machen? Alles ist Schicksal, Gewinn und Verlust. Weil die richtige Lösung von diesem Problem, die sollen wir vergessen, die sollen wir vergessen. Weil die richtige Lösung von diesem Problem ist für einige, aber nur für sehr wenige, nicht angenehm. Aus den Spielregeln von Monopoly. Sinn des Spiels ist es, Besitztümer so günstig zu kaufen, zu vermieten oder zu verkaufen, dass man der Reichste und möglichst Monopolist wird. Wer am meisten besitzt, der hat gewonnen. Wer am wenigsten besitzt, der hat verloren. Und ärgert sich natürlich. Und so war das am 26. Januar 1970 abends in West-Berlin. Einer der beiden Arbeitskollegen hatte Überstunden gemacht. Soll Gehaltsaufbesserung kriegen, weil der so tüchtig ist. Das sagt die Frau von dem anderen. Und dann kommen die abends noch rüber auf den Sprung zu Monopoly. Und da hat der nicht so Tüchtige seine ganzen Besitztümer an den Tüchtigen verloren. Und dann sieht er noch, wie seine Frau den Tüchtigen mit einer Salzstange an der Hose rumfummelt. Und da war es dann soweit. Hat an dem Tisch die Flasche zerschlagen, schlägt ihm den Scherben gerade ins Gesicht und durch die Wohnung ins Treppenhaus jagen und hinterher mit dem Brotmesser sticht. Und der hat an der Tür das Bleirohr genommen, schlägt zu über den Kopf 2-mal quer. Und dann hat alles voll Blut geschwommen. Und im Krankenhaus leben schon beide nicht mehr. Weil die richtige Lösung von diesem Problem, die sollen wir vergessen, die sollen wir vergessen. Weil die richtige Lösung von diesem Problem ist für einige, aber nur für sehr wenige, nicht angenehm. Der Tod der beiden Arbeitskollegen hat geschmerzt. Vor allem das Werk, dessen Angehörige sie ja waren. Es nützt dem Werk nämlich gar nichts, wenn sich gute Arbeitskräfte erschlagen und erstechen. Das muss auch mal gesagt werden. Und es gab eine Doppelbeerdigung und viele Werksangehörige zogen mit. Und auf den 2 Särgen haben Kränze gelegen. Daran waren Schleifen und darauf stand: Gedenken den treuen Arbeitskollegen, Betriebsrat und Firmenvorstand. Und ein Direktor hat auch gesprochen vom gemeinsamen Boot, das uns alle eint. Aber das Leben ist Kampf, hat er ein paar Mal gerufen. Aber ein Klassenkampf hat er wohl nicht gemeint. Weil die richtige Lösung von diesem Problem, die sollen wir vergessen, die sollen wir vergessen. Weil die richtige Lösung von diesem Problem ist für einige, aber nur für sehr wenige, nicht angenehm. Diese Moritat war eine wahre Geschichte. Sie passierte Ende Januar 1970 im West-Berlin. Nein, nicht an der Mauer, mitten im West-Berlin. Weil die richtige Lösung von diesem Problem, die sollen wir vergessen, die sollen wir vergessen. Weil die richtige Lösung von diesem Problem ist für einige, nicht für die Krauses, nur für sehr wenige, nämlich für die Krupps und so weiter. Da ist sie nicht angenehm. Ja, 50 Jahre her ist das jetzt und immer noch aktuell. Franz Josef Degenhardt, Monopoly. Auch unsere Kinosektion wollen wir heute dem Thema Verschwörungstheorien bzw. Verschwörungen und Verschwörungserzählungen widmen. Von Kaiser Nero, der das alte Rom anzünden ließ und die Schuld den Christen in die Schuhe geschoben hat, bis über sogenannte jüdische Weltverschwörungen oder Pestverschwörungen mit Brunnenvergiftungsverschwörungen im Mittelalter, ist eine der modernen Verschwörungen, die am meisten die Menschheit bzw. den modernen Menschen nach 1945 bewegt hat, der Mord an US-Präsident John F. Kennedy in Dallas im Jahr 1963. Noch in diesen Tagen beschäftigt das Thema Bob Dylan in einem seiner neuen Songs auf seinem neuen Album. Der Mord hat also zu einer Flut an Verschwörungstheorien geführt. Mal war es die CIA, mal die Sowjetunion, mal die Kubaner oder die Exilkubaner. Es gibt Theorien, die die Mafia als Urheber des Attentats ausmachen, auch welche, die die späteren Präsidenten Lyndon B. Johnson und George Bush Senior als Drahtzieher vermuten. Und das sind nur die sogenannten seriösen Theorien, wenn man das Adjektiv in diesem Zusammenhang überhaupt benutzen kann. Bei einigen anderen, noch weit bizarreren Theorien spielen Homosexuelle oder UFOs die Hauptrolle. Das hat das Kino natürlich irgendwann gierig aufgegriffen. Und weil der Mord an Kennedy bis heute nicht restlos aufgeklärt scheint, hatten Autoren, Produzenten und Regisseure leichtes Spiel und freie Hand, schreibt die Deutsche Welle auf ihrer Kulturseite. Wo Tatsachen im Nebel bleiben, lässt sich leicht spekulieren. Oliver Stones Film JFK, deutscher Titel JFK, Tatort Dallas, aus dem Jahr 1991, ist der bis heute populärste Film über den Mord. Kevin Costner war damals auf dem Höhepunkt seiner Karriere, ebenso US-Regisseur Oliver Stone. Aber über aller filmischer Brillanz, auch Stone heizte mit JFK die wilden Spekulationen über die Drahtzieher des Mordanschlags an. Bei Stone spielt vor allem die Waffenindustrie eine Rolle. Im Film sind die Produzenten der großen Waffenkonzerne die Drahtzieher, weil Kennedy unterstellt worden war, den Kalten Krieg beenden zu wollen. Die Logik dahinter: keine Kriegsbedrohung, kein Wettrüsten, weniger Waffenkäufe, sinkender Umsatz. Da musste der Verantwortliche für diese Entwicklung, John F. Kennedy, aus dem Weg geräumt werden, so die im Film geäußerte These. Das Kino hat sich schon immer mit Verschwörungstheorien auseinandergesetzt. Das ist populärer Kinostoff. Dabei gibt es sowohl Beispiele für Filme, die reale Verschwörungen aufdecken, als auch solche, die über wilde Theorien spekulieren. Es gibt Filme, die Verschwörungstheorien befeuern. Die antisemitischen Propagandastreifen aus Nazi-Deutschland sind hier ein besonders gravierendes Beispiel. Und es gibt Filme, die Verschwörungstheorien kritisch hinterfragen. Viele Filme zum Thema kommen aus Hollywood. Das mag an der mächtigen Filmindustrie mit all ihren schöpferischen Möglichkeiten und kreativen Köpfen liegen. Es hat aber vielleicht auch andere Gründe. Das scheint gerade heute einleuchtend. Im aufgeheizten gesellschaftlichen Klima der USA, mit einem Präsidenten an der Spitze, der gerne selbst alle möglichen Theorien in die Welt posaunt, blühen Verschwörungstheorien. Möglicherweise hat es auch mit der Größe des Landes, der Eigenständigkeit der Bundesstaaten, der Freiheitsliebe vieler Bürger und der Entfernung zur Hauptstadt Washington zu tun. Auf jeden Fall ist mangelnde Bildung immer ein Grund für das Entstehen von Verschwörungstheorien. Wie auch immer, in ein paar Jahren werden wir wohl einige neue Filme über Corona, Trump und Co. sehen. The total influence, economic, Doch auch das deutsche Kino hat einiges zum Thema beigetragen. Schon während der Blüte des Weimarer Films, als die Menschen auf der Leinwand noch stumm agierten, wurde es häufig aufgegriffen. Das Kabinett des Dr. Caligari, die Mabuse-Filme von Fritz Lang und nicht zuletzt Metropolis vom gleichen Regisseur behandelten in irgendeiner Art und Weise Verschwörungen. Gut vorstellbar also auch, dass in ein paar Jahren das deutsche Kino von einer ganzen Welle von Verschwörungsthrillern heimgesucht wird, die dann das Thema Corona verarbeiten. Kennedy is the symbol of the new freedom of the 1960s, signifying change and upheaval to the American public. That all men are created equal. The degree of mind and spirit that I possess will be devoted to the cause of freedom around the world. Lass dein Licht an heute Nacht, wenn ich wieder zu dir komm. Lass dein Licht an heute Nacht, das mir den Weg leuchtet zu dir. Sei mein Lotsenfeuer auf dem Meer, sei mein Leuchtturm über der Stadt. Lass dein Licht an für mich heute Nacht. Hoffnung nicht heute Nacht, auch wenn sie verloren scheint. Verlier die Hoffnung nicht heute Nacht, selbst wenn Riesen weinen. Menschen ohne Angst wissen nicht, wie man singt und um die Schönheit, die die Hoffnung mit sich bringt. Meine Liebe für diesen Sommer, sei meine Liebe für diesen Herbst. Halt mich fest, denn ich werde Angst haben im Winter, bis der Frühling wiederkehrt. Ich will eine fünfte Jahreszeit und einen zweiten Mond und dass die Liebe immer bei dir wohnt. Alle, die wir kannten, wenn du vor mir gehst. Grüß alle, die schon gegangen sind, denn es ist schon spät. Wir küssen ihre Kreuze, pressen die Fäuste fest zusammen. Ich hätte gern noch Zeit mit dir, aber du bist gegangen. Mit mir auf den Hügel, wir blicken ein letztes Mal auf die Stadt, wie die Menschen langsam die Lichter löschen nach einem langen Tag. Und stell dir nur mal vor, man hört sie alle zusammen singen. Free at last von Martin Luther King. Und zum Schluss unserer Sendung noch ein paar Worte über das, was wirklich wichtig ist. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, was wirklich wichtig ist. Nämlich, auf massenhaften Flugverkehr kann verzichtet werden. Auf leistungsfähige Krankenhäuser nicht. Trotzdem werden die Stimmen immer lauter, die staatliches Geld für die Autoindustrie und Luftfahrtunternehmen fordern. Dabei wäre die richtige Lehre aus der Krise nicht alte, naturzerstörende Strukturen wiederherzustellen, sondern die Gelegenheit für einen sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft zu nutzen. Wie kann dies gelingen? Okay, man könnte im Gesundheitswesen und bei den Krankenhäusern anfangen. Hören wir am Ende der Sendung einen Audiopodcast von Attac zum Thema. Das ist der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn. Er sagt, für die Corona-Pandemie seien wir gut gerüstet. Aber tatsächlich haben wir zu wenig Krankenhausbetten für den Notfall. Und ihre Zahl sinkt. Seit 1991 sind mehr als 20% der Betten verloren gegangen. Für einen großen Teil des Bettenabbaus sind die sogenannten Fallpauschalen verantwortlich, die 2003 eingeführt wurden. Seitdem sollen Krankenhäuser vor allem Gewinne erwirtschaften. Das heißt, je geringer die Kosten pro Patientin sind, desto höher ist der Gewinn. Deswegen wird besonders am Personal gespart. Heute fehlen 50.000 Pflegekräfte in Deutschland. Auch freie Betten bringen keinen Gewinn. Deshalb wurden Reservebetten eingespart. Wenn eine Klinik trotzdem nicht profitabel ist, muss sie nicht lukrative Bereiche wie Geburtshilfe oder Kinderstationen schließen oder ganz den Betrieb einstellen. Das trifft besonders oft Krankenhäuser auf dem Land. Bei einer Pandemie wie Corona rächen sich diese Einsparungen. Das unterfinanzierte Gesundheitssystem kommt dabei an seine Grenzen. Deshalb brauchen wir jetzt die Abschaffung der Fallpauschalen, mindestens zusätzliche 50.000 Stellen in der Pflege, eine angemessene Bezahlung für Pflegekräfte, ausreichend Reservebetten für den Katastrophenfall, ebenso mehr Kliniken auf dem Land. Dann sind Krankenhäuser wieder für die Kranken da und nicht für die Profite. Ein Lied, das sich alle Unterdrückten über Jahrhunderte hinweg, hatten sie es fröhlich auf den Lippen, weil sie sich gesagt haben, wir sind zwar unterdrückt, aber unsere Gedanken sind frei. Und ich habe mir über die Freiheit der Gedanken auch so meine Gedanken gemacht, aber zuerst mal möchte ich die erste Strophe von euch hören. Die Gedanken sind frei. Donnerwetter, das war aber schön. Ich verabschiede mich und vergessen Sie nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, das für heute Vormittag um 11 Uhr angesetzte Chaos ist durch eine Notverordnung der Regierung auf morgen verschoben worden. In diesem Sinne, eine wunderschöne Woche, bleiben Sie gesund. Die heutige Sendung wird ab Mittwoch etwa im Podcast sein, zu finden unter www.niemandsland.kontrabanda.org und www.niemandslandradio.blogspot.com. Agur, adeo, adios. Tschüss. Un saludo para los oyentes de Niemandsland. Gracias. Nos vemos. Gracias y hasta pronto.